Good morning, friend. Guten Morgen, Freunde. Let's continue with verse 11. Lass uns mit Vers 11 weitermachen. My purpose for telling you these things is so that the joy that I experience will fill your hearts with overflowing gladness. Ich erzähle euch das alles mit dem Zweck, dass die Freude, die ich erlebe, euer Herzen mit überfließender Fröhlichkeit erfüllen wird. This is expressed so beautifully. Das ist so schön ausgedrückt. Look, Jesus is telling them that he has actually a reason, a purpose behind talking about this. Jesus sagte ihnen, dass es einen Grund dafür gibt, dass er mit ihnen über all das spricht. And the purpose is not so that you will obey me. Und dieser Zweck ist nicht, damit ihr mir gehorcht. It's not even so that you will be fruitful. Nicht mal, damit ihr Frucht bringt. It's not even so that you always remember you have to obey God. Und auch nicht, damit ihr immer daran denkt, dass ihr Gott gehorchen müsst. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein. Look how beautiful this is. Schau, wie schön das ist. My purpose of telling you is very clear. Meine Absicht, warum ich euch das sage, ist ganz klar. So that the joy that I experience, Jesus is saying. Damit die Freude, die ich erlebe, sagt Jesus, will also fill your hearts with overflowing gladness. Auch eure Herzen mit überfließender Fröhlichkeit erfüllen wird. Do you know what's really interesting? Weißt du, was wirklich interessant ist? The Bible says that Jesus was anointed with the oil of gladness, the oil of joy. Die Bibel sagt, dass Jesus mit Freudenöl gesalbt war. And he wants you to experience a life of joy, not a life of misery. Und er möchte, dass du ein Leben der Freude erlebst, nicht des Elends. So what do religious people do? Was machen religiöse Leute? They make everything a law. Sie machen aus allem ein Gesetz. When Jesus makes everything an invitation. Obwohl Jesus alles zu einer Einladung macht. Ah, you have to obey the commandment. Ah, you have to love by God. You have to, you have to, you have to. Ah, du musst die Gebote halten. Du musst dich von Gott lieben lassen. Du musst, du musst, du musst. And then Jesus comes and says. Dann kommt Jesus und sagt. Guys, I've been anointed with the oil of joy. Jungs, ich bin mit Freudenöl gesalbt. And this overflows in my heart. Und das ist überfließend in meinem Herzen. And I would love you to have that same joy. Und ich würde so gern, dass ihr dieselbe Freude habt. So let me tell you how to get it. Also lass mich euch sagen, wie ihr sie bekommen könnt. Remain in the love of my Father. Bleibt in der Liebe meines Vaters. Walk always in his love and be nourished and empowered by it. Lebt immer in seiner Liebe und werdet durch sie genährt und befähigt. Let the desire to obey the Father be born out of his deep love for you. Lasst das Verlangen, dem Vater zu gehorchen, aus seiner tiefen Liebe zu euch herausgeboren werden. And not out of some religious duty. Und nicht aus irgendwelchem religiösen Pflichtgefühl. And if you can make this a lifestyle, you will have an experience of constant joy. Wenn ihr das zu einem Lebensstil machen könnt, werdet ihr fortwährend Freude erleben. And your hearts will overflow with gladness. Und eure Herzen werden von Fröhlichkeit überfließen. Do you know, when I was on my motorcycle trip this year, als ich dieses Jahr auf meiner Motorradtour war, we had a very interesting experience. Hatten wir ein sehr interessantes Erlebnis. One woman who was suffering from multiple sclerosis and had a very bad life, very sad life. Eine Frau, die an Multiple Sklerose litt und ein sehr trauriges Leben hatte. She opened up the next day after, you know, just before we left and told us her story, which was just sad and suffering. Sie öffnete sich uns am Tag vor unserer Abreise und erzählte uns ihre Geschichte, die einfach nur traurig und von Leid geprägt war. But you know, in the morning she allowed us to pray for her and you know, we could share the love of Jesus for her. An dem Morgen konnten wir für sie beten und die Liebe Jesu mit ihr teilen. She felt the healing power of God touch her body. Sie spürte die heilende Kraft Gottes in ihrem Körper. And you know what she said? Und weißt du, was sie sagte? She said, I was laying awake at night in my bed and I was wondering, who is this guy? Sie sagte, ich lag heute Nacht wach im Bett und habe mich gefragt, wer ihr seid. Who are these men that walked into our house? Wer sind diese Männer, die zu uns kamen? She said, when you guys walked in, you were so different. Sie sagte, als ihr hereinkamt, wart ihr so anders. Such a peace came in with you. Es kam solch ein Frieden mit euch herein. Do you know? Listen to me. Hör mir zu. We are supposed to have a heart that constantly overflow with the joy of Jesus. Wir sollten Herzen haben, die ständig mit der Freude Jesu überfließen. And that never happens if you relate to God any other way except to Jesus Christ. Das passiert aber nicht, wenn du mit Gott auf irgendeine andere Weise in Verbindung trittst, außer durch Jesus Christus. But if you learn to feed on the love of God and share this love, then the outcome will be overflowing joy. Aber wenn du lernst, dich von der Liebe Gottes zu nähren, wird das Resultat überfließende Freude sein. And it's not something you have to make happen. Und das ist nichts, was du hervorbringen musst. So, look at verse 12. Schau dir Vers 12 an. So this is my commandment. Das ist also mein Gebot. Love each other deeply. Liebt einander von ganzem Herzen. Ah, you see, there is another commandment, another rule, another law, another regulation. Ah, siehst du, jetzt gibt es doch wieder ein Gebot, wieder ein Gesetz, eine Regel. People. Leute. Look what Jesus said. Schaut, was Jesus sagt. He said, love each other deeply as much as I have loved you. Liebt einander von ganzem Herzen, genauso wie auch ich euch geliebt habe. You see, Jesus doesn't stand up and say, hey guys, you have to love one another. Jesus steht also nicht auf und sagt, Jungs, ihr müsst einander lieben. He says, my commandment is that what you have experienced, you pass on. Er sagt, mein Gebot ist, das weiterzugeben, was ihr selbst erfahren habt. You know, I've met people who try to love other people, but I've never experienced the love of God, and it never works. Ich traf Menschen, die versuchten, andere zu lieben, aber weil sie nie die Liebe Gottes erfahren haben, klappte das nicht. It's a fake love. Das ist eine unechte Liebe. The hearts are dry because they've never really experienced how deeply they love. Ihre Herzen sind trocken, weil sie nie wirklich erlebt haben, wie tief geliebt sie sind. And then they take the commandment, okay, I have to love, and they try to do that, but it never works. Dann nehmen sie das Gebot, ich muss lieben, aber es funktioniert nicht. You see, Jesus said, as much as I've loved you. Jesus sagt, genauso wie ich euch geliebt habe. So the more you know you're loved by Jesus, then more naturally you will love everybody else. Je mehr du weißt, dass du von Jesus geliebt bist, desto mehr wirst du ganz natürlich alle anderen lieben. You know, when I understood this, which was a few decades ago, als ich das vor ein paar Jahrzehnten verstand, I remember a prayer that I prayed. Erinnere ich mich an ein Gebet, was ich damals betete. I said, Lord, in this aspect, I want to be the most selfish person in the world. Ich sagte, Herr, in dieser Hinsicht möchte ich die egoistischste Person der Welt sein. I want to experience more of your love than anybody else. Ich möchte mehr von deiner Liebe erfahren wie sonst jemand. Das Wort egoistisch ist nicht wirklich egoistisch. Du weißt, was ich meine. It's in quotations mark. Es ist in Anführungszeichen. So, because I've realized that the only way I can really love is if I experience it all the time. Der Grund ist, weil ich erkannt habe, dass ich nur lieben kann, wenn ich diese Liebe die ganze Zeit selbst erlebe. So I said, Lord, I want to be selfish in the sense I want to take more of your love than anybody else. Ich sagte also zum Herrn, in diesem Sinne möchte ich egoistisch sein und davon nehmen, mehr als irgendwer sonst. So that I can give it wherever I go. Damit ich sie überall, wo ich hingehe, weitergeben kann. So the truth is very simple. Die Wahrheit ist sehr einfach. At the end of the day, you will only be able to love as much as you have experienced how much you love. Am Ende des Tages wirst du nur fähig sein, in dem Maß zu lieben, in dem du seine Liebe dir gegenüber erlebt hast. So if you want to fulfill this commandment of Jesus, wenn du dieses Gebot von Jesus erfüllen willst, make sure you live in the love that he has for you. Dann sorge dafür, dass du in der Liebe lebst, die er für dich hat. See you tomorrow. Bis morgen.